Hören Sie die Satzanfänge. Welches Wort passt besser, A oder B? Nach dem Signal sprechen Sie. Wiederholen Sie den Satz mit dem korrekten Wort. Trägst du beim Schwimmen lieber einen Bikini oder einen? A. Badeanzug. B. Bademeister. A. Trägst du beim Schwimmen lieber einen Bikini oder einen Badeanzug? Ich habe lieber einen Bikini an. Aber brauchen wir hier im Hallenbad auch? A. Nichtschwimmer. B. Badekappen. B. Aber brauchen wir hier im Hallenbad auch Badekappen? Das weiß ich nicht. Am besten, wir fragen mal. A. Den Bademeister. B. Das Nichtschwimmerbecken. A. Am besten, wir fragen mal den Bademeister. Schau mal, da kann man ins Wasser springen. Kommst du mit mir auf das? A. Schwimmbecken. B. Sprungbrett. B. Kommst du mit mir auf das Sprungbrett? Nee, geh du mal alleine. Ich lege mich lieber auf. A. Die Badekappe. B. Die Liege. B. Ich lege mich lieber auf die Liege. Üben Sie die Wörter jetzt noch einmal im Begleitheft in Übung 17.